Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 35. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus zu uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Gott segne dieses Wort. Gott ist immer da. Ja, was haben wir gerade gelesen? Was ist die Antwort? Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Gott segne dieses Wort. Das war Vers 37. Und wir haben hier also unseren Herrgott, der immer bei uns ist, der immer da ist, der uns liebt und wir, die uns als reue Sünder zu ihm kommen, ihm unterordnen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, verstehen dann und halten uns an dieser Wahrheit fest, die uns hier der Herr Paulus schreibt, dass wir, oft, wenn wir Probleme, wenn wir in Not sind oder verfolgt werden, hungrig sind, frieren oder sogar mit dem Tode bedroht sind, dass Gottes Liebe immer da ist und immer und sich nicht ändert. Also Gottes Liebe kann sich nicht ändern. Und wir wollen uns also hier das nochmal zu Herzen nehmen, dass Gott nicht nur immer da ist, sondern dass er uns einlädt, diese Wahrheiten durchzulesen, zu Herzen zu nehmen und uns immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und der Römerbrief und besonders das 8. Kapitel hier lädt uns dazu ein. Also ich ermutige euch, lest mal den Römerbrief durch, den ganzen, wenn möglich, das wäre super. Und fangt mal hier an mit dem 8. Kapitel. Und da ist so viel Ermutigung. Also das heißt nicht, ne, wenn wir nun all diese Sachen haben, wenn wir verfolgt werden, Not oder hungern oder Leid erfahren, dass Gott uns nicht mehr liebt. Ganz im Gegenteil. Das ist oftmals sein Weg, uns seine Gnade zu zeigen, in und durch uns und auch andere Menschen zu ihm zu bringen. Egal was es ist, ja, Krankheit oder Kummer oder Sorgen, was auch immer es mag. Wir können da in unserer Beziehung zu Christus wachsen. Und das ist also ein Vers hier, beziehungsweise ein Vers, den ich euch mal ans Herzens lege und ich gebe es mal nicht weiter, aber liest mal selber durch. Es geht weiter dann auch im Vers 38 und 39. Da haben wir, wie gesagt, Gottes absolute Wahrheit. Nicht nur, dass er mal da ist, aber da ist ein bisschen mehr für Ermutigung. Also lest mal das 8. Kapitel hier im Römerbrief zu Ende und möge euch Gott segnen. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du immer für uns da bist und als reue Sünder, dass wir nicht nur mehr zu dir kommen, sondern dass du zu uns kommst in deinem Wort. Und hier im Römerbrief lernen wir, dass es nun ganz und gar nichts bedeutet, dass du uns nicht mehr liebst, wenn wir Schwierigkeiten, Leid, Kummer, Sorgen, Angst haben und solche Sachen erfahren, sondern ganz im Gegenteil, dass du da bist. Und deswegen hast du uns diesen Vers auch gegeben, um uns Mut zu machen und dass du immer da bist. Und wir beten, dass alle zu dir kommen, zu dir, unserem Jesus Christus, in deiner persönlichen Beziehung und diese Wahrheiten für sich selber einnehmen. Wir danken dir, Jesus, und lieben dich. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.